Groschen essen, statt Judenfraß gibt's nur noch deutsche Delikatessen. Nicht 70 Jungfrauen wie bei allen Bier die Himmelstüren, sondern in Valhalla warten 88 Nazi-Walküren.